Erster weh mir. Denn es geht mir wie nach der Ernte von Obst oder Wein, denn es gibt keine Trauben oder Feigen mehr, die ich essen möchte. Zweiter, die guten Menschen sind aus dem Land verschwunden, denn es gibt keine ehrlichen Leute mehr, alle warten darauf, Gewalt zu tun, und jeder versucht, den anderen zu fangen. Dritter, sie sind sehr geschickt darin, Böses zu tun, denn der Herrscher fordert Geld, und der Richter spricht Urteile für Bezahlung, der Mächtige sagt offen, was er will, und so arbeiten sie alle zusammen. Vierter, selbst der Beste von ihnen ist wie ein Dornbusch, und der Ehrlichste ist schlimmer als eine Dornenhecke. Der Tag der Bestrafung, von dem deine Wächter gesprochen haben, kommt bald, dann werden sie verwirrt sein. Fünfter, vertraut keinem Freund und verlasst euch nicht auf einen Vertrauten. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst, sogar zu deiner Frau. Sechster, denn der Sohn respektiert den Vater nicht, die Tochter lehnt sich gegen ihre Mutter auf und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde eines Mannes sind seine eigenen Familienmitglieder. Siebter, ich aber werde auf den Herrn schauen und auf Gott warten, der mich rettet, denn mein Gott wird mich hören. Achter, freue dich nicht über mich, meine Feindin. Denn auch wenn ich falle, stehe ich wieder auf, und auch wenn ich in der Dunkelheit sitze, ist der Herr mein Licht. Neunter, ich werde den Zorn des Herrn ertragen, weil ich gegen ihn gesündigt habe, bis er sich um meine Sache kümmert und mir Gerechtigkeit verschafft. Er wird mich ins Licht führen, und ich werde seine Gerechtigkeit erfahren. Zehnter, meine Feindin wird es sehen und sich schämen, denn sie fragt mich jetzt, wo ist dein Gott, der Herr? Ich werde sehen, wie sie bestraft wird, dann wird sie wie Schmutz auf der Straße zertreten werden. Elfter, es kommt ein Tag, an dem deine Mauern wieder aufgebaut werden, und an diesem Tag werden deine Grenzen weit ausgedehnt. Zwölfter, an diesem Tag werden die Menschen von überall her zu dir kommen, von Assyrien bis Ägypten, vom Euphratstrom bis zu den Meeren und von Berg zu Berg. Dreizehnter, aber die Erde wird wegen der Taten ihrer Bewohner zur Wüste werden. 14. Führe dein Volk wie ein Hirte seine Schafe mit deinem Stab, denn sie sind dein Eigentum und leben einsam in einem fruchtbaren Land. Lass sie in Basan und Gilead weiden, wie sie es früher getan haben. 15. Zeige ihnen Wunder, so wie du es getan hast, als du sie aus Ägypten geführt hast. 16. Die anderen Völker sollen das sehen und sich trotz all ihrer Macht schämen. Sie werden schweigen und nichts mehr hören. 17. Sie werden Staub lecken wie Schlangen, die auf dem Boden kriechen. Zitternd werden sie aus ihren Verstecken kommen, ängstlich auf den Herrn, unseren Gott, schauen und sich vor dir fürchten. 18. Wer ist ein Gott wie du, der den Rest seines Volkes ihre Sünden vergibt und ihre Fehler übersieht? Du bleibst nicht für immer zornig, sondern zeigst gerne Gnade. 19. Er wird wieder Mitleid mit uns haben und unsere Schuld beseitigen. Ja. Du wirst alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 20. Du wirst Jakob treu sein und Abraham Gnade zeigen, denn das hast du unseren Vorfahren vor langer Zeit versprochen.